We'll be right back.

live am Heiligabend 2007 mit dem Mix von Lexi. Elektronischer, wie es elektronischer kaum sein kann. Bis 23 Uhr könnt ihr den noch genießen und danach gibt es dann DJ Duck, ein Set vom Großmeister. Ja. Sunshine Live, Electronic Music Radio.